Not once in the 5 years since the defeat of the mutiny had anyone suspected that there was a second clue for the destruction of all that was human. Destroy the Hollywood now! Get out Meine Rechte sind acht und zehn. Saddam hat mich nicht gesehen, das muss wahr sein. Ich bin Gas, ich bin Gas. Ich fliege nachts über den Irak und bombardiere am Sohn, ich war da, das muss wahr sein. Ich bin Gas, ich bin Gas. Ich bin Jäger aus Bagdad, dann schieße ich hier vom Himmel ab, das macht Spaß. Ich geb Gas, ich geb Gas. Ich geb Gas, ich geb Gas. Ich bin Spaß, ich bin Spaß. Ich geb Gas, ich geb Gas. Ich bin Spaß, ich bin Spaß. Ich geb Gas, ich geb Gas. Ich bin Spaß, ich bin Spaß. Ich geb Gas, ich geb Gas. Der Saddam hat den Rest wirklich schwer. Denn ich komm vom Himmel her, ich bin Spaß. Ich geb Gas, ich geb Gas. Wer nicht Atom und Nuklear. Ich geb Gas, ich geb Gas. Und hab ich keine Bomben mehr, scheißegal. Ich hol mir mehr, ich bin Spaß. Ich geb Gas, ich geb Gas. Ich geb Gas, ich geb Gas. Ich bin Spaß, ich bin Spaß. Ich geb Gas, ich geb Gas. Ich bin Spaß, ich bin Spaß. Ich geb Gas, ich geb Gas. Ich bin Spaß, ich bin Spaß. Ich geb Gas, ich geb Gas. Ich geb Gas, ich geb Gas.